in dieser Zeit haben Wertvolles vollbracht. Die meisten korrumpieren, sie streben nur nach Macht. Da stand ein Mann wie ein Felsen für seine Werte ein. Er durchbrach mit seinen Liedern den auferlegten Schein. Halt, ihr Stewards! Halt, ihr Stewards! Ein Schlachtruf haltet durch Europa, durch Deutschland und die Welt. Die Worte jedes Mannes fordern Werte anstatt Geld. Die Million, die Ideale einer alten Zeit. Im neuen Gewand, der weißen Musik, ein Kampf um die Freiheit. Halt, ihr Stewards! Halt, ihr Stewards! Was begann, wir tragen ihn im Herz. Orient seine Lieder, sie trösten manchen Schmerz. Seine Lieder werden hallen, das können wir dir schwören. An mindestens 5,9 Millionen, es schwung euer nochmal hören. Halt, ihr Stewards! Halt, ihr Stewards! Halt, ihr Stewards! Halt, ihr Stewards!